Sie riecht das Parfüm von anderen Frauen an seinem Hemd. Liegt wieder mal ganz alleine im Bett. Nicht viel, was sie braucht, doch selbst das nimmt man ihr weg. Sie liebt von ganzem Herzen, auch wenn keiner es schätzt. Und wär sie wirklich ehrlich, wüsste sie, dass ihr Herz bricht. Doch in der Hoffnung, dass sich etwas ändert, nimmt sie es in Kauf, in Kauf, in Kauf. Wach auf, wach auf, wach auf. Wieso tust du dir das an? Du sagst, du hältst es aus, aber wie lang? No. Da draußen wartet safe ein echter Mann. Doch noch nie im Leben warst du so gefangen. Gott, das ist krank. Wieso tust du dir das an? Ich warte immer noch auf eine Antwort. All meine Lügen hast du längst erkannt. Doch noch nie im Leben warst du so gefangen. Gott, das ist krank. Mein Herz, komm, reiß es raus, denn ich brauch es nicht mehr. Schneid es auf und schau rein, Baby, ich glaub, es ist leer. Verzeih mir nicht mehr, denn das habe ich nicht verdient. Verzeih mir nicht mehr, denn das hast du nicht mehr verdient. Du wolltest Liebe mehr nicht, langsam wird es gefährlich. Blick in den Spiegel an der Ampel, merke, du lauerst mir auf, mir auf, mir auf. Gib auf, gib auf, gib auf. Wieso tust du dir das an? Du hältst es aus, aber wie lang? No. Da draußen wartet safe ein echter Mann. Doch noch nie im Leben warst du so gefangen. Gott, das ist krank. Wieso tust du dir das an? Ich warte immer noch auf eine Antwort. All meine Lügen hast du längst erkannt. Doch noch nie im Leben warst du so gefangen. Gott,